die Linden blühen in der Stadt und duften. Kann ich mich nicht halten, setz ich mich aufs Radl und fahr die ganze Nacht umherum. Wann der Vollmond scheint in die Gassen, in der ersten Sommernacht, und die Hitz nicht aufhört, setz ich mich im Park auf a Schaukel, bis um 4 in der Früh. Wann die ersten Stirn dann verblassen, und die ersten Amseln schreien, und der Himmel rot wird, kauf ihm am Markt einen Kaffee, wann der Spritzwagen fährt. Wann die Linden blühen in der Stadt, und duften, kann ich mich nicht halten, setz ich mich aufs Radl und fahr die ganze Nacht umherum. Setz ich mich aufs Radl und fahr ganze Nacht durch.